بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. In alle Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Allahs Segen und Heil seien auf dem Gesandten Allahs. Und folgendes: Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, die Verse, die wir uns heute anschauen möchten, sind die Verse 233 bis 235 in Surat al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala sagte: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. Und die Mütter stillen ihre Kinder zwei volle Jahre. Das gilt für jemanden, der das Stillen zu Ende führen will. Und demjenigen, dem das Kind geboren wurde, obliegt es, für ihre Versorgung und Kleidung in rechtlicher Weise aufzukommen. Keine Seele wird mehr auferlegt, als sie zu leisten vermag. Keine Mutter soll wegen ihres Kindes zu Schaden kommen, noch einer, dem das Kind geboren wurde, wegen seines Kindes. Und dem Erben obliegt das Gleiche. Wenn sie beide jedoch in gegenseitigem Einvernehmen und gemeinsamer Beratung das Kind vorzeitig entwöhnen wollen, so ist darin keine Sünde für sie beide. Und wenn ihr eure Kinder von einer Amme stillen lassen wollt, so ist darin keine Sünde für euch, sofern ihr das, was ihr geben wollt, in rechtlicher Weise aushändigt. Und fürchtet Allah und wisst, dass Allah das, was ihr tut, wohl sieht. Und diejenigen von euch, die abberufen werden und Gattinnen hinterlassen, so sollen diese mit sich selbst 4 Monate und 10 Tage abwarten. Wenn sie dann ihre festgesetzte Zeit erreicht haben, so ist für euch keine Sünde in dem, was sie in rechtlicher Weise mit sich selbst unternehmen. Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Und es ist für euch keine Sünde darin, dass ihr den Frauen Andeutungen auf einen Heiratsantrag macht oder dass ihr euch etwas derartiges in euch hegt oder dass ihr etwas derartiges in euch hegt. Allah weiß, dass ihr an sie denken werdet, aber trefft nicht heimlich eine Abmachung mit ihnen, außer ihr sagt geziemende Worte. Und schließt nicht den Ehebund, bevor die vorgeschriebene Frist ihre festgesetzte Zeit erreicht hat. Wisst, dass Allah weiß, was ihr in eurem Innersten hegt, oder wisst, dass Allah weiß, was in eurem Innersten ist. So seht euch vor ihm vor und wisst, dass Allah allvergebend und nachsichtig ist. Nachdem wir die Verse angeschaut haben über wen man heiraten darf und wen man nicht heiraten darf, und nachdem Allah subhanahu wa ta'ala uns mitgeteilt hat, wie die Regelungen über die Scheidungen sind, dann hat er folgende Thematik angesprochen. Und zwar kann es ja sein, dass man verheiratet gewesen ist und bei der Scheidung, die stattgefunden hat, gibt es Kinder zwischen diesem Ehemann und dieser Ehefrau. Und darüber gibt es Regelungen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und die Mütter stillen ihre Kinder 2 volle Jahre. Und manche Mufassirun sagen, also manche Tafsir-Gelehrten sagen, dass mit den Müttern hier gemeint ist, die noch Verheirateten, und andere sagen, diejenigen, die schon geschieden sind. Und beides kann damit gemeint sein. Die Mütter stillen ihre Kinder 2 volle Jahre. Und diese Allah sagte 2 volle Jahre, warum? Weil wenn man sagt in einer Sprache 2 Jahre, dann kann es auch sein 2 Jahre, und in Wirklichkeit sind es 1 Jahr und nicht 365 Tage, sondern 361 Tage. Das würde man auch noch als 2 Jahre bezeichnen. Aber die Aussage Allahs, Hawlaini Kamilain, vollständige Kamilain, weist darauf hin, dass es genau 2-mal diese Jahre sein. Und natürlich hier gemeint die Mondjahre, ja, nicht die Sonnenjahre. Und die Aussage Allahs, und die Mütter stillen ihre Kinder 2 volle Jahre, das ist ursprünglich gemeint als eine Pflicht. Als eine Pflicht, wenn es keine anderen Nährmütter gibt. Also wenn es niemanden anderes gibt, oder wenn es niemanden anderes gibt, der dieses Kind stillen könnte, weil das Kind zum Beispiel das nicht annimmt von einer anderen Mutter oder von einer anderen Frau, dann ist es die Pflicht der Mutter, ihr Kind zu stillen. Aber diese 2 vollen Jahre sind keine Pflicht, sondern Allah sagte, das gilt für jemanden, der das Stillen zu Ende führen möchte oder zu Ende führen will. Also das vollkommene Stillen im Islam beträgt 24 Monate. Und diese Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, die Mütter stillen ihre Kinder zwei volle Jahre, weist darauf hin, dass danach, nach diesen zwei Jahren, das Kind, wenn es irgendwie gefüttert wird, gestillt wird von einer anderen Frau als der eigenen Mutter, entsteht dadurch keine Milchgeschwisterschaft. Denn wir wissen, dass durch Milchgeschwisterschaft das verboten wird, was auch durch Blutsverwandtschaft verboten wird. Damit ist gemeint, zum Beispiel, wenn ein Junge namens Ali gestillt wird von seiner Mutter und dann aber auch teilweise, unter Meinungsverständnis der Ulama, wie oft das Kind gestillt werden musste, aber wenn das Kind, sagen wir mal, jetzt fünfmal oder noch mehr oder zehnmal gestillt worden ist von einer anderen Frau, außer der Mutter von Ali, dann sind die Kinder von der anderen Frau und Ali Milchgeschwister. Und Ali dürfte niemals die Töchter der anderen Frau, der anderen Amme heiraten. Wenn die andere Frau eine Tochter hat, ist Fatima, dürfte Ali Fatima niemals heiraten. Ja. Und das, wie heißt es, entsteht nicht, oder das kann nicht passieren, wenn das Kind schon zwei volle Jahre alt ist. Sobald das Kind 24 Monate alt ist, kann keine Milchgeschwisterschaft mehr entstehen. Und deswegen, wenn ein Mann als erwachsener Mann etwas trinken würde, von einer Frau Muttermilch trinken würde, würde dadurch keine Blutsverwandtschaft entstehen. Ja? Auch wenn es darunter Meinungsverschiedenheit gibt, aber das ist die richtige Ansicht, dass es dadurch keine Blutsverwandtschaft mehr entsteht. Also nach diesen zwei vollen Jahren hat die Milch keinen Einfluss mehr. Na, keine Milchverwandtschaft. Meine ich in Bezug auf Milchverwandtschaft. Und zusammen mit einem anderen Vers, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, auf der Seite 564, nein, Allah subhanahu wa ta'ala sagte auf der Seite 504 in Surat al-Ahqaf, er sagte, وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا. Das heißt, die Zeit der Schwangerschaft mit ihm bis zu seiner Entwöhnung beträgt 30 Monate. Die Zeit der Schwangerschaft mit der Entwöhnung, also stillen und alles zusammen, 30 Monate. Und Allah sagt in diesem Vers, die Mütter stillen ihre Kinder zwei volle Jahre. Und wenn man die zweite Entwöhnung ist 24 Monate. Ziehst du sie ab von 30 Monaten, bleiben 6 Monate übrig. Und das weist darauf hin, dass die geringste Zeit einer Schwangerschaft beträgt 6 Monate. Darunter kann kein Kind entstehen. Ja? Das ist entnommen aus diesen beiden Versen, zusammengefügt. Und Allah sagt, das gilt für jemanden, der das Stillen zu Ende führen will. Und das beweist, dass das Stillen einmal mindestens Pflicht ist für die Mutter. Allerdings ist sie nicht verpflichtet, alles zu machen, bis zum Ende zu stillen, wie wir gleich sehen werden. Und demjenigen, dem das Kind geboren wurde, das heißt dem Vater, ihm wurde das Kind geboren, obliegt es, für ihre Versorgung und Kleidung in rechtlicher Weise aufzukommen. Und die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, demjenigen, dem das Kind geboren wurde, beweist, dass das Kind nach dem Vater genannt wird und nicht nach der Mutter. Man sagt, wenn ein Mann kommt aus einer bestimmten Familie und die Frau kommt aus einer anderen Familie, dann erhält das Kind den Familiennamen vom Vater und nicht von der Mutter. Vater nicht von der Mutter. Und daraufhin weist die Aussage Allahs hierhin, dem das Kind geboren wurde, wurde für den Mann geboren und für ihn, nach ihm wird es dann auch genannt. Also nach seinem Nachnamen erhält es dieses Kind. Und demjenigen, dem das Kind geboren wurde, obliegt es, für ihre Versorgung und Kleidung in rechtlicher Weise aufzukommen. Für ihre Versorgung, für welche Frau? Für die stillende Frau. Und der Mann ist verpflichtet, für die stillende Frau aufzukommen. Und entweder ist hier mit gemeint, mit der stillenden Frau, die Ehefrau, dann ist, wie ich gesagt habe, der Vers kann sich entweder auf die Ehefrau beziehen oder auf die Amme, die man engagiert hat. Ja. es kann, wenn es sich auf die Ehefrau bezieht, die stillende Frau die Ehefrau ist, dann ist es sowieso Pflicht für den Mann, für sie, für ihre Kleidung, für ihr Essen, für ihr Trinken, für ihren Unterhalt zu sorgen. Wenn allerdings die stillende Frau nicht die Ehefrau gemeint ist, dann muss man hier, muss man dieser Frau die Belohnung für das Stillen geben, die wir nachher sehen werden. Und es gehört auch zum edlen Charakter, dass man für ihre Kleidung sorgt und für Essen und Trinken. Und es ist eine Pflicht in Bezug auf die geschiedenen Frauen. Also entweder, es gibt drei Fälle. Der erste Fall ist, ist immer noch deine Ehefrau. Wenn deine Ehefrau ist, dann musst du sowieso für ihr sorgen, für sie sorgen. Wenn es allerdings eine Amme ist, dann musst du ihr die Belohnung geben für das Stillen. Und es gehört zum edlen Charakter, dass du auch für ihre Kleidung sorgst und auch für ihr Essen und Trinken. Aber wenn es eine geschiedene Frau ist, dann musst du für ihre Kleidung aufkommen und für ihr Essen und für ihr Trinken und was sie im Leben dringend notwendig braucht. Ja, also Essen, Trinken und Kleidung. Ja, das sind die drei Fälle, die es geben kann. Und in rechtlicher Weise, das bedeutet, je nachdem, wie es üblich ist in dieser Gesellschaft, wo sie sind, für den Status, die diese Person haben, aufzukommen. Wie es dort üblich ist und wie es auch für seine Situation möglich ist. Er muss nicht das Beste hergeben, das Meiste hergeben, nicht am wenigsten hergeben, sondern die Mitte muss er hergeben. Und demjenigen, dem das Kind geboren wurde, obliegt es, für ihre Versorgung und Kleidung in rechtlicher Weise aufzukommen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, keiner Seele wird mehr auferlegt, als sie zu leisten vermag. Also, niemand wird mehr gefordert, als seine Kraft es zulässt. Deswegen, es wird nicht mehr verlangt von dem Mann, als er tun kann. Und auch nicht von der Frau. Keine Mutter, sagt Allah, keine Mutter soll wegen ihres Kindes zu Schaden kommen. Keine Mutter soll wegen ihres Kindes zu Schaden kommen. Und das Erziehungsrecht für kleine Kinder gilt, wenn die Frau geschieden worden ist oder wenn der Mann gestorben ist, für die Frau, für die Mutter. Das heißt, die Mutter erhält die Kinder und darf sie erziehen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Das heißt, du hast eher ein Anrecht auf das Kind, solange du nicht heiratest. Damit ist gemeint, solange die Frau nicht heiratet, darf sie die Kinder behalten, aber sobald sie heiratet, dann gehen die Kinder automatisch zum Vater. Und der Hadith ist bei Abu Daud und bei anderen, und der Hadith ist Hassan. Und Imam Malik, rahimahullah, sagte, dass die Kinder bis zum Pubertätsalter bei der Mutter bleiben. Und andere Ulema sagen, es bleibt bis zum Alter von 7 Jahren. Männer und also Jungs und Mädchen bis zum 7 Jahren. Und Imam Malik sagte, aber das Mädchen bleibt bei der Mutter, bis es heiratet. Und bei Shafi'i bleibt bis 8 Jahre alt. Und so gibt es Meinungsrichtung unter Ulema, wie dem auch sei, sobald die Mutter heiratet, hat sie nicht mehr das Recht auf die Erziehung der Kinder. All dies natürlich unter Vorbehalt. Natürlich, damit ist gemeint, solange Mann und Frau oder Mutter und Vater beides aufrichtige Muslime sind. Aber wenn ein Elternteil ein Freveler ist und der andere ist gläubig und der andere ist vielleicht nicht mal Muslim oder eine betet, der andere betet nicht, dann gibt es überhaupt keine Problematik. Dann geht das Kind zu dem Elternteil, was rechtschaffender ist. Ja? Denn es geht ja um das Wohl der Kinder. Das Ganze geht ja um das Wohl der Kinder. Und wie dem auch sei, Allah subhanahu wa ta'ala sagte des Weiteren, keine Mutter soll wegen ihres Kindes zu Schaden kommen. Entweder dadurch, dass sie ihr Kind nicht bekommt, wenn sie geschieden ist, dass man ihr Kind wegnimmt. Oder dass sie nicht das Recht bekommt, ihr eigenes Kind zu stillen, denn sie möchte vielleicht ihr Kind stillen. Oder dass sie dazu gezwungen wird, es zu stillen, obwohl sie es nicht will. Und Allah sagte, noch einer, das heißt auch nicht derjenige darf demjenigen darf man schaden, dem das Kind geboren wurde, nämlich der Vater. nämlich der Vater, indem man zum Beispiel zu viel vom Vater verlangt. Denn wie ich gesagt habe, ist es seine Pflicht, für das Essen, das Trinken und die Kleidung aufzukommen, sei es die Ehefrau oder sei es die geschiedene Frau. Und wenn es die Amme ist, dann muss er das Geld zahlen für das Stillen. Er braucht, von ihm darf man auch nicht zu viel verlangen. Und deswegen darf ihm nicht, darf ihm kein Schaden zugefügt werden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, la darara wa la dirar. Und dieser Hadith hat viele Auslegungen, unter anderem, kein Darar, das heißt, es darf keinen Schaden geben, und kein Dirar bedeutet auch Schaden. Und manche Ulama haben gesagt, der erste Schaden bedeutet, man fügt jemandem Schaden zu, hat dadurch Vorteile. Und Dirar ist noch schlimmer, man fügt jemandem Schaden zu und hat nicht mehr dadurch Vorteile. Das heißt, man will nur jemandem Schaden zufügen. Ja? Und mit dem Hadith gibt es noch mehrere Auslegungen als das. Dieser Hadith ist ein Beweis für die Tatsache, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam mit wenigen Worten vieles ausgesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Oder zum Beispiel, der Vater darf dieser geschiedenen Frau nicht schaden, indem er zum Beispiel zu ihr sagt, wenn du das Kind stillst, dann bekommst du keinen Unterhalt von mir. Oder so etwas. All dies hat Allah ta'ala verboten durch diese Verse. Keine Mutter, nochmal, keine Mutter soll wegen ihres Kindes zu Schaden kommen, noch einer, dem das Kind geboren wurde, wegen seines Kindes. Und dann sagt Allah, und dem Erben obliegt das Gleiche. Und dem Erben obliegt das Gleiche. Das zu stillende Kind, wenn es Geld hat, darf man von ihm nicht zu viel nehmen. Wer ist der Erbende? Da gibt es mehr als eine Ansicht. Der Erbende kann hier mit gemeint sein, das Kind selbst. Denn das Kind selbst, wenn es Geld hat, kann man von dem Kind das Geld nehmen. Und oder ein Teil des Geldes, natürlich, also so viel Geld von dem Kind nehmen, wie viel man fürs Stillen braucht. Dass es aus seinem Vermögen bezahlt wird, wenn er es geerbt hat. Aber es kann auch damit gemeint sein, dass der Vater, der mehrere Kinder hinterlässt, und unter anderem dieses eine Kind, was gestillt werden muss, dass die anderen die Erben sind. Ja? Und natürlich, das Kind erbt auch mit, aber in diesem Fall sind die anderen dafür verantwortlich, dass dieses Kind gestillt wird. Und die anderen, die schon erwachsen sind, die männlichen, die schon erwachsen sind, sind dafür verantwortlich, dass ihr Bruder oder ihre Schwester gestillt wird und dass das bezahlt wird für die geschiedene Frau oder für die Mutter oder für die Amme, die man eingestellt hat, damit sie das Kind stillt. Naam. Und wenn das Kind kein Geld hat, dann nimmt man es eben von seinen Erben. Es kann sein, dass das Kind selbst Erben hat. Wer sind die Erben des Kindes? Werden wir inshallah darüber reden, eines Tages im Fiqh. Aber das Kind hat auch Erben. Wenn das Kind stirbt, dann bekommt auch jemand das Geld. Und dann werden die eben zur Rechenschaft zur Verantwortung gezogen. Und auch diesen darf man kein Unrecht antun. Und auch von ihnen darf man nicht mehr Geld verlangen, als sie es zu leisten vermögen. Und können sie es sich nicht leisten, dann muss eben die Mutter kostenlos stillen. Für nichts. Das heißt, ohne Unterhalt zu bekommen, ohne gar nichts. Denn ursprünglich gesehen ist es Pflicht der Mutter und nicht Pflicht von jemand anderes. Und sie dürfen nicht der Mutter Schaden zuführen, diese Erben. Genauso wie der Vater. Der Vater, der vielleicht sich von seiner Frau geschieden hat, er könnte seiner Ex-Frau Schaden zuführen wollen. Und weder er darf das, noch die Erben dürfen das. Seien es das Kind. Das Kind kann das natürlich nicht selbst machen, aber seien es die Erben des Kindes oder die anderen Erben des Vaters. Und na, wie dem auch sei, wenn der Vater stirbt, dann ist das Kind ein Erbe. Und die anderen männlichen Erwachsenen müssen dafür bezahlen, dass dieses Kind gestillt wird oder dafür sorgen, dass eben die Mutter Kleidung, Speise und Essen bekommt oder eben die Amme ihr Geld bezahlt wird für das Stillen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn sie beide jedoch in gegenseitigem Einvernehmen und gemeinsamer Beratung das Kind vorzeitig entwöhnen wollen, so ist darin keine Sünde für sie beide. Entwöhnen bedeutet, dass man eben aufhört zu stillen. Dass man aufhört, das Kind zu stillen. Und wenn die Eltern beide damit einverstanden sind, vor dem Ende dieser zwei vollen Jahre, wenn sie beide einverstanden sind, dann darf man mit der Entwöhnung beginnen. Darf man eben das Kind aufhören zu stillen. Aber sobald nur ein Elternteil nicht einverstanden ist, dann ist es nicht das Recht des Kindes, es ist nicht das Recht des anderen Elternteils, darauf zu beharren. Also wenn nur der Vater möchte, dass das Kind entwöhnt wird und die Mutter nicht, dann bleibt es weiter noch gestillt. Oder wenn nur die Mutter will, dass es entwöhnt wird und der Vater nicht, dann wird es weiter gestillt. Oder wenn es keinen Nutzen für das Kind gibt, auch wenn sich beide einig sind, aber es gibt darin keinen Nutzen für das Kind, dann ist es auch nicht erlaubt, das Kind zu entwöhnen. Sondern das Kind wird entwöhnt, erst dann, nachdem die zwei vollen Jahre vorbei sind. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und wenn ihr eure Kinder von einer Amme stillen lassen wollt, ihr beide, dass dein Vater und die Mutter einverstanden sind damit, so ist darin keine Sünde für euch, sofern ihr das, was ihr ergeben wollt, in rechtlicher Weise aushändigt. Und was bedeutet, dass man der Amme in rechtlicher Weise aushändigt? Und zwar die Amme erhält genauso viel, wie die Ex-Frau erhalten würde. Die Amme erhält genauso viel, wie die Ex-Frau erhalten würde. Und zwar zahlt man ihr eben für das Stillen. Man zahlt ihr für das Stillen. In gegenseitigem Einverständnis und na. Also man gibt der Amme genauso viel, wie die Ex-Frau bekommen hätte. Ja? Dann hätten das ist dann erlaubt, wenn beide Elternteile damit einverstanden sind. Und Allah sagt, und fürchtet Allah und wisst, dass Allah alles sieht, was ihr tut. Dass Allah alles, was ihr tut, wohl sieht. Und er weiß genau, wenn geschiedene Menschen untereinander es ihnen Zwietracht gibt. Und er weiß genau, wenn jemand seiner Frau oder eine Frau ihrem Mann schädigen möchte. Und wie viele gibt es Männer, die ihre Kinder den Frauen wegnehmen möchten. Oder Frauen, die ihre Kinder den Männern die Kinder wegnehmen möchte. Und das ist alles, wenn das rechtschaffende Menschen sind und Muslime sind, die ein Anrecht haben, normales Anrecht haben, dann führt das, oder vielleicht sogar nicht mehr Muslime sind, führt das zu Uquq. Das führt dazu, dass man die Kinder so erzieht, dass sie ihre Eltern nicht kennenlernen und dass sie ihre, sie sind ein Grund dafür, dass man die Verwandtschaftsbande mit den eigenen Eltern abschneidet. Und jeder, der ein Grund dafür ist, dass eine schlechte Tat ausgeführt wird, der ist nicht dabei. Und im Hadith ist überliefert, dass wer die Verwandtschaftsbande abschneidet, hat auch seine Verbindung mit Allah abgeschnitten. Und wenn man dafür sorgt, dass sein eigenes Kind die Ex-Frau nicht sehen darf, weil man ein Problem mit ihr hatte, obwohl sie eine muslimische Frau ist, oder umgekehrt, dann hat man natürlich ein Problem, weil man ein Grund dafür ist, dass die Verwandtschaftsbande abgeschnitten wird, abgetrennt wird. Und das ist gefährlich. Und all dies nur aus Hass einer anderen Person gegenüber, obwohl das Kind dafür nichts kann. Und Allah sagt, und fürchtet Allah. Und wisst, dass Allah das, was ihr tut, wohl sieht. Subhanahu wa ta'ala. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Und diejenigen von euch, die abberufen werden und Gattinnen hinterlassen, so sollen diese mit sich selbst 4 Monate und 10 Tage abwarten. Wenn sie dann ihre festgesetzte Zeit erreicht haben, so ist es für euch keine Sünde in dem, was sie in rechtlicher Weise mit sich selbst unternehmen. Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Subhanahu wa ta'ala. Dieser Vers kommt jetzt, damit man nicht denkt, dass die Wartezeit der Witwe genauso lang ist wie die Wartezeit von einer geschiedenen Frau. Denn die geschiedene Frau, haben wir gelernt, beträgt 3 Zeitabschnitte. Und die Witwe, wenn ihr Mann gestorben ist, dann beträgt ihre Wartezeit nicht 3 Zeitabschnitte, sondern genau 4 Monate und 10 Tage. Allah sagte, und diejenigen von euch, die abberufen werden und Gattinnen hinterlassen, so sollen diese mit sich selbst 4 Monate und 10 Tage abwarten. Die Frage, was ist denn, wenn zum Beispiel eine Frau verheiratet war und der Mann ist gestorben, aber sie erfährt diese Nachricht erst nach 1 Monat, dass er gestorben ist, weil er zum Beispiel irgendwo in einem anderen Land gestorben ist. Wie lange muss sie dann warten? Nach der Ansicht der Mehrheit der Ulama beginnt diese Zeit der 4 Monate und 10 Tage an dem Zeitpunkt, wo der Mann gestorben ist. Und nicht erst, nachdem sie die Nachricht erreicht hat. Also nicht erst an dem, dann sind es nicht insgesamt 5 Monate, 10 Tage, sondern dann ist eben ein Monat schon verstrichen. Und wenn sie es eben erst erfährt nach 4 Monaten, 10 Tagen, ist sie schon aus der Wartezeit raus, obwohl sie es nicht gewusst hat. Ja. Und so sollen diese mit sich selbst 4 Monate, 10 Tage abwarten. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat gesagt, لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال وفوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر وعشرة. Er sagte, es steht, oder es ist nicht halal, nicht erlaubt für eine Frau, die an Allah glaubt, in den jüngsten Tag, dass sie in Trauer verharrt wegen eines Toten, und zwar länger als 3 Nächte oder 3 Tage damit gemeint. Es sei denn, es ist der Ehemann. Dann sind es 4 Monate und 10 Tage. Wegen dieses Verses. Und das heißt, sie bleibt zu Hause. Und sie schmückt sich nicht. Und sie schminkt sich nicht. Und sie parfümiert sich nicht. Und macht keine Verlobung und keine Heirat. Sie geht nur aus dem Haus raus, wenn es notwendig ist, aus dem Haus rauszugehen. Ansonsten darf sie nicht. Sie geht auf keine Feiern, auf nichts. Ja, das ist die Zeit der Iddah, wenn sie, wenn der Ehemann gestorben ist. Sie darf nichts derartiges machen von den Sachen, die ich erwähnt habe. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, sie sollen mit sich selbst 4 Monate und 10 Tage abwarten, und nach manchen Ulama ist die Zeit der Sklavin genau halb so lang. Wallahu a'lam. Und allerdings, wenn sie schwanger war, dann ist die Zeit nicht 4 Monate und 10 Tage. Sondern wenn die Frau schwanger war, dann ist die Zeit, dann ist die Wartezeit so lange, bis sie ihr Kind gebärt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und das ist die richtigere Ansicht, außer der es keine andere Ansicht geben darf. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es klar in einem Hadith von Sabi' al-Aslamiyya klar und deutlich gesagt, dass sie nur so lange in ihrer Wartezeit verharren muss, bis ihr Kind geboren wurde. Und der Beweis dafür ist in Surat At-Talaq, Surah 65, im Vers 4 und 5. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, oder im Vers 4, diejenigen, die schwanger sind, ihre Frist ist erreicht, wenn sie mit dem niederkommen, was sie in ihren Leibern tragen. Punkt. Das heißt, eine Frau, wenn zum Beispiel heute ihr Mann gestorben ist, und morgen gebärt sie ihr Kind, dann ist die Wartezeit schon vorbei. Und sie darf schon gleich am nächsten Tag wieder heiraten. Und sie muss nicht irgendwie die längeren von beiden Fristen, wie es manchen Sahaba die Ansicht war. Sie muss sie nicht. Und das war die Ansicht von manchen Sahaba, ein Ijtihad von ihnen. Aber die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam geht vor. Und er hat klar entschieden, dass eine Frau nicht die längere warten muss, sondern die wenigere, sondern entweder die 4 Monate, 10 Tage, wenn sie nicht schwanger war, oder sie muss so lange warten, bis das Kind geboren wird. Selbst wenn das Kind ein Jahr lang in dem Bauch der Mutter ist, dann wäre die Mutter ein Jahr lang in der Wartezeit. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, es gibt ein Hadith, und zwar von Amr ibn al-As, radiallahu anhu, sagte, لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. Das macht uns nicht durcheinander in Bezug auf die Sunna des Propheten صلى الله عليه وسلم. عدة المتوفى عنها 4 أشهر وعشر يعني أم الولد. Hiermit ist gemeint, dieser Hadith ist gemeint in Bezug auf eine Sklavin. Eine Sklavin, die schwanger ist, eine Sklavin, die kein, dessen Herrn gestorben ist, eine Sklavin, dessen Herrn gestorben ist, ihr Besitzer ist gestorben, sie waren ja nicht verheiratet. Wie lange muss sie denn warten jetzt? Auch genauso 4 Monate und 10 Tage. Und der Hadith ist bei Abu Dawud und Hadith Sahih. Also sie muss auch 4 Monate und 10 Tage warten. Genauso als wäre es ihr Ehemann gewesen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn sie dann ihre festgesetzte Zeit erreicht haben, das heißt das Ende der Wartezeit, diese 4 Monate, 10 Tage, so ist es für euch keine Sünde, die 4 Monate, 10 Tage für Dinge, die nicht schwanger waren, und für die schwanger waren, die Geburt. Ja. So ist es für euch keine Sünde in dem, was sie in rechtlicher Weise mit sich selbst unternehmen. Allahu Akbar. Guckt euch mal diese Aussage an. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. Dann ist es für euch keine Sünde, was sie machen. Auf was weist denn das hin? Wer wird denn hier angesprochen? Die Awliya von der Frau. Die Verantwortlichen der Frau. Die Männer. Weil die Männer sind verantwortlich für sie. Die Frau hat ihren Wali. Meistens ihr Vater zum Beispiel. Ja? Und hier sind die Männer angesprochen. Sie sind ihre nächste männliche Verantwortliche. Der ist für sie verantwortlich, was sie tut. Und muss auch dafür sorgen, dass sie eben nichts Verbotenes tut. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, so ist es für keine Sünde, was sie in rechtlicher Weise mit sich selbst unternehmen. Was tut eine Frau in rechtlicher Weise mit sich selbst, wenn die 4 Monate, 10 Tage vorbei sind oder wenn ihr Kind geboren ist? Sie parfümiert sich, sie macht sich schön, sie schminkt sich, ähnliches. Das alles darf sie dann wieder machen. Und sie darf alles machen, sich verschönern, was halal ist. Sie darf sich schön verschönern irgendwie, solange es halal ist. Gold tragen, Silber tragen, alles möglich. Und das ist ein Beweis, dass es während der Wartezeit verboten war. Das ist ein Beweis, dass es während der Wartezeit verboten war. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah ist dessen, was ihr tut, kundig, subhanahu wa ta'ala. Auch wenn die Frau sich in ihrem innersten Zimmer, unter einem Dach oder im Erdgeschoss befindet, Allah subhanahu wa ta'ala vom über dem 7. Himmel sieht genau, was sie tut. Und weiß genau, was sie tut, ob sie sich schminkt oder schminkt oder was sie treibt, um zu heiraten, obwohl sie es nicht darf in dieser Zeit. Deshalb sollen wir nur das tun, was Allah uns erlaubt hat, subhanahu wa ta'ala. Und hätte Allah uns nicht mitgeteilt, dass er allwissend ist und alle sieht, wüssten wir das nicht. Alhamdulillah. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, der Al-Abama und Barmherzige Ar-Rahman Ar-Rahim, sagte im 235. Vers eine Ausnahme. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ. Und es ist für euch keine Sünde darin, dass ihr den Frauen Andeutungen auf einen Heiratsantrag macht. Und es ist für euch keine Sünde darin, dass ihr den Frauen, das heißt, während der Wartezeit, während dieser 4 Monate und 10 Tage, oder während sie schwanger ist, dass man ihr Andeutungen macht, dass man sie heiraten will. Oder dass ihr etwas derartiges in euch hegt. Und Alhamdulillah, yani, stell dir mal vor, Allah würde uns zur Rechenschaft ziehen für das, was in unseren Herzen ist. Allah musta'an. Also Alhamdulillah hat Allah uns das schon vergeben. Allah hat uns das Alhamdulillah schon vergeben, wie er uns klar und deutlich gemacht hat. Ja, wer ist hier angesprochen? Und es ist für euch keine Sünde darin, wie der Wali der Frau. Der Wali der Frau, es ist keine Sünde für ihn darin, wenn er zulässt, dass dieser Frau, für die er verantwortlich ist, Andeutungen auf einen Heiratsantrag gemacht werden. Ist keine Sünde für ihn darin. Ansonsten muss er dafür aufpassen. Ansonsten muss er dafür aufpassen, dass seine Frau, für die er verantwortlich ist, oder die Tochter, oder was auch immer, dass sie nichts Verbotenes tut. Er ist dafür mitverantwortlich. Denn der Prophet hat gesagt, jeder von euch ist ein Hirte und verantwortlich für seine Herde. Kullukum ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dass ihr den Frauen Andeutungen macht, auf einen Heiratsantrag. Oder dass ihr etwas derartiges in euch hegt. Was für Andeutungen kann man auf einen Heiratsantrag machen? Zum Beispiel, dass man ihr sagt, allgemein, also ich würde sehr gerne heiraten. Aber man sagt nicht, wen oder dich oder so etwas. Ja? All das wäre erlaubt. Oder dass man zum Beispiel zu der Frau sagt, du bist eine schöne Frau. Oder dass man sagt, ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er mir auch inshallah eines Tages eine rechtschaffene Frau gibt, wie dein Mann eine rechtschaffene Frau gehabt hat oder so etwas. All diese Andeutungen darf man machen, aber man darf nicht klar und deutlich sagen, ich möchte dich heiraten. Das darf man nicht, das hat Allah subhanahu wa ta'ala verboten in dieser Zeit. Und oder dass man zum Beispiel sagt, wenn du eines Tages mal heiraten möchtest, kannst du mich gerne fragen, ich weiß jemanden, der dich gerne heiraten würde. Ja? All diese Andeutungen darf man machen. Also, und es ist für euch keine Sünde darin, dass ihr den Frauen Andeutungen auf einen Heiratsantrag macht. Klare Worte sind also verboten, weil es könnte dazu führen, dass sie die 4 Monate und 10 Tage nicht einhält. Und das ist ein Recht der Familie des Verstorbenen. Oder dass ihr etwas derartiges in euch hegt, dass man so etwas wünscht in seinem Herzen. Alhamdulillah, Allah zieht uns dafür nicht zur Rechenschaft. Allah weiß, dass ihr an sie denken werdet. Subhanahu wa ta'ala, er kennt unsere Gedanken. Und er weiß, dass wir auch nicht die Geduld haben, abzuwarten, bis die Zeit endlich vorbei ist. Weil man zum Beispiel Angst hat, dass jemand anders heiratet oder ähnliches. Aber Allah sagt, aber trefft nicht heimlich eine Abmachung mit ihnen, außer ihr sagt geziemende Worte. Aber trefft nicht heimlich eine Abmachung mit ihnen, dass man heiratet. Dass man ausmacht, sobald die Zeit vorbei ist, heiraten wir inshallah. Das ist verboten. Außer ihr sagt geziemende Worte, das heißt nicht, dass man sich mit ihr heimlich treffen darf, um geziemende Worte zu sagen. Nein, das heißt, diese Aussage, außer ihr sagt geziemende Worte, bezieht sich nicht auf das Treffen, sondern allgemein, außer, dass es euch insgesamt erlaubt ist, geziemende Worte ihr zu sagen. Allgemein. Nicht, dass man sich mit ihr trifft und heimliche Worte ihr sagt. Und damit sind gemeint die Andeutungen. Das sind die geziemenden Worte. إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا. Ja, diese geziemenden Worte, das sind die Andeutungen, die man machen darf. Und aber das gilt nicht für eine Frau, die sich in der Zeit der Raj'a befindet. Raj'a ist die Zeit, wenn eine Frau geschieden worden ist von ihrem Mann und die drei Zeitabschnitte abwartet. In dieser Zeit darf man auf keinen Fall weder Andeutungen machen noch sonst etwas. Warum? Weil sie noch die Ehefrau ist. Sie ist noch die Ehefrau des Mannes. Und hat jederzeit das zu sagen, ich will dich zurückhaben, dann ist sie wieder zurück. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und schließt nicht den Ehebund, bevor die vorgeschriebene Frist ihre festgesetzte Zeit erreicht hat. Und diese Aussage ist klar. Man darf erst den Heiratsantrag durchführen oder die Heirat durchführen, wenn diese Zeit von 4 Monaten 10 Tagen oder die Zeit der Schwangerschaft vorbei ist. Wisst, sagt Allah, wisst, dass Allah weiß, was in eurem Innersten ist, und deswegen können wir nichts vor ihm verborgen halten, so seht euch vor ihm vor, subhanahu wa ta'ala. Er warnt uns vor sich selbst. Allahu Akbar. Und deswegen im Dua sprechen wir auch manchmal, oh Allah, wir suchen Zuflucht bei dir, vor dir, subhanahu wa ta'ala. Gibt niemanden, bei dem wir vor ihm sich selbst Zuflucht suchen, Schutz suchen. Nur bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und wisst, dass Allah allvergebend und nachsichtig ist. Allvergebend für diejenigen, die bereuen, die Reuer, und nachsichtig, so dass er nicht gleich bestraft, subhanahu wa ta'ala, sondern er gibt dem Menschen Zeit, Tauba zu machen. Und Allah sagte ja, وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَّا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. Würde Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen zur Rechenschaft ziehen für das, was sie erworben haben, dann würde er auf der Erdoberfläche kein einziges Getier mehr übrig lassen, subhanahu wa ta'ala. Das weist darauf hin, dass er der Ar-Rahman ist, der Allerbarmer ist, weil er uns Zeit gibt zu bereuen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auch Zeit geben zu bereuen, denn wie viele Menschen hat er schon abberufen, die noch gerne bereut hätten, aber nicht mehr bereuen konnten. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns den Erfolg verleiht, Tauba zu machen, Tauba al-Nasuha, dass wir eine Reue verspüren, nach der wir nie wieder zu einer Sünde zurückkehren, denn er ist derjenige, der es von Erfolg verleiht, und er ist derjenige, den wir darum bitten. Wallahu a'lam wa sallallahu baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.